Erster ihr reichen Leute, weint jetzt laut. Große Not kommt bald zu euch. Zweiter euer Reichtum ist kaputt. Motten fressen eure teuren Kleider. Dritter euer Gold und Silber ist verrostet. Dieser Rost zeigt eure Fehler. Ihr sammeltet Schätze für die letzte Zeit. Vierter ihr gab den Arbeitern keinen Lohn. Diese Arbeiter schreien jetzt laut. Gott hört ihre Stimmen. Fünfter ihr lebtet auf der Erde im Luxus. Ihr dachtet nur an euer Vergnügen. Sechster ihr verurteiltet und tötetet gute Menschen. Sie wehrten sich nicht. Siebter seid geduldig, meine Brüder. Wartet auf die Ankunft des Herrn. Ein Bauer wartet auch auf den Regen. Achter seid auch ihr geduldig. Macht eure Herzen stark. Der Herr kommt bald. Neunter schimpft nicht über andere, meine Brüder. Sonst wird Gott euch richten. Der Richter steht schon vor der Tür. Zehnter nehmt die Propheten als Vorbild. Sie litten viel und blieben geduldig. Sie sprachen im Namen des Herrn. Elfter wir nennen die Menschen glücklich, die geduldig blieben. Ihr kennt Hiob. Gott ist mitleidig und gut. Zwölfter schwört niemals, meine Brüder. Schwört nicht beim Himmel oder bei der Erde. Sagt einfach ja oder nein. Dreizehnter hat jemand von euch Sorgen? Dann soll er beten. Ist jemand fröhlich? Dann soll er Lieder singen. Vierzehnter ist jemand von euch krank? Er soll die Leiter der Gemeinde rufen. Sie beten für ihn und nutzen Öl. Fünfzehnter das Gebet im Glauben hilft dem Kranken. Der Herr macht ihn wieder stark. Gott vergibt ihm seine Sünden. Sechzehnter erzählt einander eure Sünden. Betet füreinander. Dann werdet ihr gesund. Das Gebet eines guten Menschen ist stark. Siebzehnter Elia war ein Mensch wie wir. Er betete gegen den Regen. Es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht. Achtzehnter dann betete er wieder. Der Himmel gab Regen. Die Erde brachte wieder Früchte. Neunzehnter meine Brüder, vielleicht verlässt jemand die Wahrheit. Ein anderer bringt ihn zurück. Zwanzigster wer einen Sünder zurückbringt, rettet ihn vor dem Tod. Gott vergibt dann viele Sünden.